Hiermit laden wir euch herzlich zum 6. Islam-Seminar in der Berliner Al-Nur-Moschee ein. Folgende Referenten sind zu erwarten: unter anderem Pia Vogel, Abdelhay Fadil, Abu Jibril, Sheikh Nasser und Abu Muawiyah. Wir bitten Sie, folgende Richtlinien zu beachten, sodass wir eine ungefähre und das